хаю, бугуя неме сейшес хаю, а тайре кайн трайре, фнир сне тубру пру лира маголдан нене шуме, бугуя нахес на нехуме, а либе фроа гете мамоню. Аза файне провизи, in hoz nor harmony play is a symphony oh yeshu yeshu chayu chayu mi yinso la nemesishu chayu boboya nemesishu chayu o tayre kain trayre benir zne tu peru peru lira ma golden Sie freut sich mit dein Freud, sie teilt sich mit dein Leid, und in die Zettel zeig mit Liebe sie schreit. Sie so nehme sich es chayu, wo ja nehme sich es chayu, a teire, kein treire, wenn ihr es nicht tut. Lidama golden nene shume Boboya nachis na nechume A libe froa gete mamonyu A za feine froa za frovise Brengt da rein in hois, freit in harmonie Tut ganze leben is nor a symphonie I'll leave with Roa, get him, Mamonyu.